Das wilde Durcheinander der Männer ist langsam eingerutscht und es hat hergesehen, wie wenn man es vor dem Ende der Straßen überhaupt nicht mehr zum Stehen bringen konnte. Ganz wild hat sich der Aumüller auch geführt. Der Stesser, den wo es er vom Sarg ins Knack gekriegt hat, hat ihn schon recht furchtig gemacht. Er war aber auch sonst ein zorniger Teufel. Ganz gespässig ist's mit dem Herrn Pfarrer gewesen. Seit der am Bogen ist, hat er gar nicht mehr recht hochwürdig hergeschaut. Da ist er gelegen. Ist gerutscht und gekugelt wie ein ganz gewöhnlicher Mensch. Und wie er es eingekippt hat, wie er gefuchtelt hat und was er alles geschrien hat, das war für ihn ganz gut und hat gar gepasst. Also seinen Pfarrkindern ist er damals menschlich so nachgekommen wie nie zuerst oder nachher. Die Trauergemeinde, die im ersten Schrecken selm in der Gefahr gewesen ist, dass es hinhaut, weil ja sowas wie eine unsteckende Krankheit ist, war über den Zugang ganz verdattert. Aber nachher hat sich der Wimmerbauer auch gemacht, seine Mutter zu retten. Den laufenden Sarg fest im Auge ist er mitten eingestiegen in den Haufen und schon ist er dreingelegen. Der eine oder andere hat auch helfen wollen, ist ihm aber nicht anders gegangen. Das hat angeschreckt und der Leichenzug ist wie unpickt auf einem Flick stehen geblieben. Der Stadelberger ist bei der Rutscherei auf einmal nach vorn gekommen und wie er sich umdreht, sieht er vor ihm in Graben den Sarg. Ganz gescheit ist er mit den Fiers voraus drauf zugesteuert. Das ist ihm auch gelickt. Er hat ein bisschen einen Halt gekriegt und hat sie auch noch heben können, wie der Weizinger und der Mesner mit ihren Fiers auf ihrem Trampel sein. Er hat sie fisch beim Sarg eingekippt und ist auf die Art ein Anker geworden, wo die kugelten Mandeleit ganz starr zum Stehen gekommen sind.